Und damit legten wir uns zur Ruhe. Am nächsten Morgen erwartete uns ein anstrengender Tag. Als die Sonne aufging, machte ich mich mit Schuhhänd und Old Webbel allein auf den Weg. Ich hatte Old Schuhhänd versprochen, so viel ich selbst davon wusste, über den geheimnisvollen Besitzer der Oase zu erzählen. Wir ritten einen vollen Tag, und als wir abends Rast machten, erfüllte ich mein Versprechen. Wie ich euch schon sagte, Mr. Shatterhand, ich bin nie in den Llano Estacado gekommen. Seid froh, Old Schuhhänd. Ist auch keine verlockende Gegend. Wüste Strecken glühenden Sandes wechseln ab mit nackten, brennend heißen Felslagerungen, ohne jede Vegetation außer einer wilden Kaktusart, die manchmal weite Strecken bedeckt. Wehe dem Reiter, der sein Pferd in diese stachligen Wildnisse lenkt. Die spitzen, haarscharfen und stahlharten Stacheln verwunden das arme Tier, dass es nur durch einen Gnadenschuss von seinen Qualen erlöst werden kann. In solch einer verdammten Gegend bin ich auch noch nicht gewesen. Aber ich kenne sie aus Erzählungen. Trotz aller Schrecken, die diese Wüste bietet, hat es doch der Mensch gewagt, sie zu betreten. Es führen Straßen hindurch, hinauf nach Santa Fe und vor Union, hinüber nach El Paso und Paso del Norte und hinunter in die grünen Prärien und Wälder von Texas. Dann kann es doch aber nicht so schwer sein, da durchzukommen, wenn man nur genügend Wasser bei sich hat. Nun, Mr. Webbel, ihr dürft euch unter diesen Straßen nichts anderes vorstellen als einfache Wege, die aber irgendwann plötzlich enden können. Jeder reitet oder fährt mit seinem Ochsenkarrenzug seine eigene Bahn, solange ihm der Boden noch wenige Merkmale bietet, an denen er erkennen kann, dass er überhaupt noch in der gewünschten Richtung ist. Aber auch diese Merkmale hören nach und nach, selbst für das geübteste Auge, auf. Und von da an hat man die Maßnahme getroffen, die Richtung durch Pfähle zu bezeichnen, die in gewissen Entfernungen in den Boden gerammt werden. Und trotzdem fordert diese liebliche Gegend noch so viele Opfer? Ja. Die Aasgeier in den Lüften folgen jeder Bewegung unten am Boden mit beängstigender Ausdauer, als wüssten sie genau, dass ihnen ihre Beute nicht entgehen kann. Wegen der eingerammten Pfähle, die den Weg bezeichnen sollen, ist der Llano Estacado auch unter dem Namen Staked Plain bekannt. Richtig, diesen Namen habe ich auch schon gehört. Und in dieser Einöde existieren Menschen? Wer ist dieser Bloody Fox, der ein solches Leben aushält? Und woher hat er diesen seltsamen Namen? Als Kind gehörte er zu einer Auswandererkarawane, die in Llano Estacado von einer Bande Stakemen überfallen und ermordet worden war. Stakemen? Pfahlmänner? Ach, ich kann mir schon denken. Gesindel, das die Wegweiserpfähle aus dem Boden reißt, sie in anderer Richtung wieder einrammt, um die Leute irre zu führen. Richtig, Mr. Schuhen. Sie locken die armen, vor Durst halbtoten Menschen in eine Falle. Bringen sie um und berauben sie. Man nennt sie die Geier des Llano. Diese Sträuche sollte man... Selten erwischt man eine solche Bande, Old Rebel. Um auf Bloody Fox zurückzukommen. Ein Farmer namens Helmers fand damals die ausgeraubten Leichen der Auswanderer und entdeckte noch Leben in dem Knaben, in dessen Schädel eine große Hiebwunde klaffte. Helmers verband ihn und nahm ihn mit sich nach Helmers Home, seiner Farm. Der Knabe wurde wieder gesund, hatte aber alles, was vor dem Überfall geschehen war, also auch seinen Namen, vergessen. Da er beim Auffinden von Blut überströmt gewesen war und dann im Wundfieber ständig den Namen Fox erwähnt hatte, so nahm Helmers an, sein Vater habe so geheißen und nannte ihn Bloody Fox. Ist klar. Und auch später kehrte sein Gedächtnis nicht zurück? Nein. Er wusste zwar genau, wie der Mann, von dem er den Hieb erhielt, ausgesehen hatte. Deutlich konnte er sich dessen Gesicht vergegenwärtigen. Weiter aber wusste er nichts. Er blieb demnach wohl in seiner geistigen Entwicklung zurück? Durchaus nicht. Er war körperlich und geistig sogar hervorragend entwickelt. Nur konnte ihn Helmers absolut nicht an das Haus gewöhnen. Helmers Besitzung lag am Nordrand des Llano Estacado. Und kaum war der Knabe so weit, ein Pferd beherrschen zu können, so schweifte er reitend in der Wüste umher, anstatt sich auf den Feldern seines Pflegevaters nützlich zu machen. Er erklärte: Die meinigen sind von den Geiern des Llano ermordet worden. Und ich habe mir vorgenommen, diese Geier bis auf den letzten auszurotten. Dazu ist es notwendig, dass ich den Llano so kennenlerne, wie ich meine Tasche kenne. Soll ich das nicht dürfen, so will ich lieber nicht leben. Helmers gab nach und machte einen Mann aus Bloody Fox, der den Geiern Achtung einflößen musste. Der junge Mann wurde ein so kühner und gewandter Schütze, dass ihm selbst Winnetou, als er ihn später kennenlernte, seine Bewunderung nicht versagen konnte. Wahrscheinlich entdeckte Bloody Fox auf einem seiner Streifzüge durch den Llano diese einzige bewässerte Oase. Ja, und der Besitz dieser grünen Insel in der tiefsten Einöde war für ihn mehr wert als 100 Verbündete. Ist klar. Bloody Fox hielt diesen Ort sogar vor seinem Pflegevater Helmas geheim. Im Laufe der Zeit baute Fox sich ein Häuschen ans Wasser, fing wilde Mustangs und brachte sie heimlich hin, um stets frische Pferde zu haben, wenn eins müde geritten war. Dadurch war es ihm möglich, jetzt an der einen und bald darauf an der entgegengesetzten Grenze des Llano zu sein. Er schaffte Vorräte aller Art und Munition in das Häuschen. Um aber die Oase und die Pferde dort während seiner Abwesenheit zu betreuen, brauchte er eine Vertrauensperson, die sein Geheimnis hüten würde. Und die fand er in der alten Negerin? Ja, sie heißt Zanna und war früher in Tennessee Sklavin eines Pflanzers gewesen, der ihr einziges Kind... Diesen Bob, ist klar. Eben den, von ihr gerissen und verkauft hatte. Und sie selbst war später verschachert und bis an die Staked Plain verschlagen worden. Als Winnetou und ich Bloody Fox kennenlernten, befand sich ein Westmann bei uns, dessen unzertrennlicher Begleiter ein Neger war. Ich rieche den Braten. Dieser Neger war wieder dieser Bob, ist klar. Ja, und von da an blieben Mutter und Sohn für immer beisammen. Bis er jetzt in die Hände der Comanchen fiel. Der Junge wird da herausgeholt, ist klar. Erzählt noch mehr von Bloody Fox, Sir. Nun, der erschien immer seltener bei seinem Pflegevater. Wenn er einmal kam, hatte Helmers stets etwas Neues zu erzählen. Und fast immer betraf es den Tod eines Stakeman, eines Pfahlmannes. Merkwürdig. Immer wieder dasselbe. Ein Mann wird aufgefunden, tot. Mitten durch die Stirn geschossen. Wenn man seine Taschen durchsucht, findet man immer Gegenstände, die von einem Raub herstammen und die beweisen, dass der Tote zu den Pfahlmännern gehörte. Hörst du zu, mein Sohn? Ich höre, Vater. Das ist jetzt schon der 7. oder 8. Fall. Das Loch in der Stirn ist bereits zu einem vollgültigen Beweis dafür geworden, dass es sich wieder um einen bestraften Geier handelt. Ja. Hast du gar nichts dazu zu sagen? Nein. Hast du keine Vermutung, wer der geheimnisvolle Rächer sein könnte? Nein. Kann dir sagen, mein Sohn, ich mache mir so meine Gedanken. Hoffe nur, dass es den Geist des Llano nicht eines Tages selbst erwischt. Den Geist des Llano? Ja, so nennt man den Rächer schon überall. Man erzählt sich, dass er das sehr seltene Fell eines weißen Büffels übergehängt tragen soll, an dem noch der Schädel sitzt. Es gibt ihm ein unheimliches Aussehen. Kein Wunder, dass sich der Aberglaube bereits mit dem geheimnisvollen Reiter beschäftigt. Nun, sag doch auch mal etwas, mein Sohn. Du hast mich gelehrt, Vater, dass es keine Geister gibt. Also glaube ich, dass es sich bei dem Geist des Llano um einen Menschen aus Fleisch und Blut handelt. Schon recht. Dir ist er bei deinen Streifzügen noch nicht begegnet. Nein. Bin neugierig, wie lange das noch so weitergehen soll. Vermutlich, bis der letzte Stakeman aus dem Llano verschwunden ist. Es sind zu viele, mein Sohn. Und immer tauchen neue auf. Ich fürchte, der Rächer wird es nicht schaffen. Aber du stehst innerlich auf seiner Seite, Vater. Selbstverständlich. Wenn ich auch Mord und Totschlag als Christ verurteilen muss. Es kann keine Sünde wider das Gebot sein, diese Räuber und Mörder mit einer Kugel zu bestrafen. Hier gilt nur das Gesetz der Steppe. Freut mich, Vater, dass du den Vollstrecker eines gerechten Urteils nicht verachtest. Davon kann keine Rede sein, mein Sohn. Wie gesagt, ich mache mir nur Sorge um den Mann. Ich glaube, dass diese Sorge unnütz ist. Je mehr abergläubische Vorstellungen von diesem Reiter umgehen, desto sicherer ist er. Das kann schon sein. Ist ja auch für einen einfachen Verstand schwer zu begreifen, wie der geheimnisvolle Mann fast gleichzeitig an verschiedenen Stellen auftauchen und blitzschnell wieder verschwinden kann. Und immer bleibt ein toter Pfahlmann zurück, mit einem Loch genau in der Mitte der Stirn. Muss ein toller Schütze sein, dieser rächende Geist des Llano Estacado.